Ladi-dadi, gib mir mal das Mic jetzt. Ey, ich bin der Grund dafür, dass Meere sich zerteilen. Ta, alle Hipster springen im Dreieck. Ich spiel den Wichser, dann streich mal auf meine T-Shirts nur Kreise. Denn Johnny Rakete ist der Shit. Und wenn ihr YouTube-Kommentare schreibt, dann lese ich sie nicht. Was mit dem Laserschwert zerfickt. Ich bin der echte Bösewicht, dieser Darth Vader ist ein Witz. Ladi-dadi, gib mir mal das Mic jetzt. Und ich komme rein wie Katholiken bei der Beichte. Ich tätowier meine Texte auf den Takt. Meine Songs sind wie Raucherbeine, sie gehen ab. Sie wollen wissen, was den Sinn des Lebens definiert. Ich möchte wissen, wie man Sinn des Lebens buchstabiert. Geht meine Verdummung im Kopf weiter, dann könnte es sein, dass ich irgendwann Julians Block feier. Rakete hat gesagt, ich bin broke, aber dope. Ihr habt alle viel Geld, aber leider kein Flow. Edgar hat gesagt, ich bin dope, erst Fakte. Meine Reime sitzen bis zum Schluss, Todestrakt. Rakete hat gesagt, ey, ich liebe den Scheiß. Digga, ich bin der Gewinner, ihr seid Nieten wie Fry. Edgar hat gesagt, nein, ich hab nichts gesagt. Also wobei, vielleicht doch, aber ist egal. Ladi-dadi, gib mir mal das Mic jetzt. Ey, ich bin der Grund dafür, dass die Erde bald nicht mehr frei ist. Denn meine Bombe ist keine kleine. Doch wenn ihr gehorsam seid, ey, dann muss ich sie auch nicht schmeißen. Das kann die Welt sich gar nicht leisten. Seid mal lieber ungehorsam, dann puste ich euch alle gleich weg. Sieger steckt kein Maskenball, der widerspricht, wird abgeknallt. Denn man gewinnt keine Kriege, allein durch Klappe halten. Ladi-dadi, gib mir mal das Mic jetzt. Und ich komm rein, als wär ich mit dem Türsteher befreundet. Meine sogenannten Gehirnzellen sind gar keine. Das sind ein paar super wunderschöne Glitzersteine. Das hier Sprechgesang mit Sinn und Herz. Ich würd deine Mutter ficken, wenn ich nicht so schüchtern wär. Yeah. Meine Fans wollen mein Album bald. Doch ich lass auf mich warten, wie die Kotze im Giraffenhals. Rakete hat gesagt, ich bin broke, aber dope. Ihr habt alle viel Geld, aber leider kein Flow. Edgar hat gesagt, ich bin dope, erst Fakte. Meine Reime sitzen bis zum Schluss, Todestrakt. Rakete hat gesagt, ey, ich liebe den Scheiß.